Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Herzlich willkommen. Heute die Gesellschaft in der Hosentasche. Der ideologische Staubsauger heute unterwegs im Rahmen unserer Reihe zu 1923 und der Frühgeschichte der kritischen Theorie. Ist Karl Marx nur ein Stichwortgeber für holzige, verstockte Altkommunisten? Oder hat er nicht vielmehr die Fährte gelegt für ein kritisches Denken, das als dialektisches übers rein analytische, wissenschaftliche hinausgeht? Ist sein Denken nicht schon Prototyp kritischer Theorie? Wie tief er Luft holen musste, um den Nebelschleier der bürgerlichen Gesellschaft wegzublasen, die Mythen aufzuklären, ist bekannt. Es wurde ein Lebenswerk. Zwei Vorträge werden wir heute hören. Es wird etwas professoral, allerdings im besten Sinne. In der ersten Stunde hören wir Wolfgang Esbach über Marx Bilder 1848 bis 1968. Ein Vortrag, den er im Rahmen der Feierlichkeiten zu 200 Jahre Karl Marx 2018 gehalten hat. Und in der zweiten Stunde hören wir Hans-Georg Backhaus über Marx. Anmerkungen zur Geschichte der Kritik. Also einsteigen, anschnallen, losmarxen. Wenn man über Marx zu sprechen anfängt, gibt es keinen unschuldig naiven Anfang. Es wäre völlig unpassend, Ihnen vorzugaukeln, man fände in den Schriften von Marx noch irgendwo ein Fleckchen Neuland, einen Aspekt seiner Theorie, der bisher unbehandelt und unbeleuchtet geblieben ist. Eine Frage, die noch nicht gestellt ist. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, es gibt kaum einen Haupt- oder Nebensatz von Marx, der nicht schon zigmal hin und her gewendet, interpretiert, reinterpretiert, verworfen und wieder hervorgeholt worden wäre. Karl Marx erschließt sich in meiner Perspektive erst dann in allem Glanz und allem Elend, wenn man eben den Bildern nachgeht, die sich diejenigen von ihm gemacht haben, die seine Texte gelesen und als Anleitung für geschichtliches Handeln genommen haben. Und darum soll es in dieser Vorlesung gehen, eben Marx Bilder von 1848 bis 1968. Nehmen wir an, wir könnten eine Zeitreise machen und in Abständen von etwa einer Generation, das heißt 25 Jahren, grob gerechnet, beginnend etwa um 1850, einem gut informierten Bürger, der Zeitungen liest und sich kümmert um das, was los ist in der Welt, ihm die Frage vorlegen, wer ist Karl Marx? Wie könnten die Antworten lauten? Um 1850 könnte uns geantwortet werden, Marx, das ist ein radikaler Journalist. Eine Generation später, 1875, käme eine neue Antwort hinzu. Marx, das ist ein wissenschaftlicher Sozialist und Führer der internationalen Arbeiterbewegung. Um 1900 Wieder 25 Jahre später erweitert sich die Reihe der Antworten um eine dritte. Marx, das ist der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. Und schließlich kommt um 1925 noch eine vierte Antwort dazu. Marx, das ist der Denker der Revolution. Es wird dann zu fragen sein, ob es weitere Marx-Bilder gegeben hat, etwa um 1950 und schließlich in der Folge von 68. Ja, das erste Marx-Bild, Marx der radikale Journalist. Im Februar 1848 erscheint in London das Manifest der Kommunistischen Partei. Wer es geschrieben hat, weiß keiner damals. Dass Marx daran geschrieben hat, wissen nur Insider des Geheimbundes Bund der Kommunisten. Marx sollte, ging es nach dem Vater, Akademiker werden, entweder Jurist, wie er selbst, vielleicht Physiker oder Chemiker, jedenfalls etwas mit Karriereaussichten. Aber hineingezogen in die intellektuellen Gruppe der jungen Schüler Hegels, deren Hoffnung auf ein modernes Preußen mit unter Friedrich Wilhelm IV. Tief enttäuscht wurde, da schwinden dann für diese Gruppe die Aussichten auf eine Beamtenkarriere, das heißt gut hegelianisch gedacht, Aussichten der Vernunft in der Staatsmaschine einen Platz zu sichern. Ja, die Philosophie, so schreibt der 24-jährige Marx, und mit Philosophie meint er natürlich die hegelsche Philosophie. Ich zitiere, die Philosophie hat ihrem Charakter gemäß nie den ersten Schritt dazu getan, das asketische Priestergewand mit der leichten Konventionstracht der Zeitungen zu vertauschen. Die Philosophie sei dazu gezwungen worden, wie er fortfährt, ich zitiere, ihr Schweigen zu brechen. Sie wurde Zeitungskorrespondent. Zitat Ende. Der Kampf für eine freie Presse ist im vormärzlichen Preußen ebenso wie in der Türkei, im Iran, in China von heute unmittelbar revolutionär. Die Situationen sind vertraut, Zeitungen werden verboten, Journalisten werden des Landes verwiesen, eingesperrt. Und so ergeht es auch dem radikalen Journalisten Marx. Nachdem die Rheinische Zeitung, deren Chefredakteur er war, verboten wurde, ging Marx nach Paris, von dort ausgewiesen, begann eine Odyssee der Ausweisungen aus europäischen Städten. Schließlich treffen sich Marx und die zahlreichen versprengten, verfolgten Radikalen aus den Ländern des europäischen Kontinents in England. England, der Insel, die damals den Ruf einer Mother of the Exiles genoss. Ein Spruch, der später dann auf der Bronzetafel am Podest der Freiheitsstatue in New York angebracht wurde, was manche Präsidenten ja inzwischen vergessen haben. Worum ging es in den Texten des radikalen Journalisten Marx? Ich denke, es waren drei sehr verschiedene Themen, die er gebündelt hat, die er zusammendenken wollte. Einmal eine Philosophie der Freiheit. Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, so hat es Hegel formuliert und dieser Überzeugung war Marx auch, darum geht es. Marx verbindet aber diese Philosophie der Freiheit mit dem Terminus Emanzipation, ein Begriff, dessen jüdischer Kontext heute nicht sofort assoziiert wird. Emanzipation, das ist die Freilassung der Sklaven in der Antike. Emanzipation erinnert an die Konstitution jüdischen Lebens, den Exodus aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, und Emanzipation erinnert an das biblische Gebot, sich nicht erneut versklaven zu lassen. Emanzipation im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jeder hört das, Emanzipation der Juden. Zweitens, dazu kommt eine Theorie des Klassenkampfs. die nicht seine eigene Erfindung ist, wie er immer wieder betont hat, sondern die Marx der französischen Geschichtsschreibung entnommen hat, zum Beispiel dem Werk des Historikers Augustin Thierry. Dieser Historiker hatte in seiner Studie die Eroberung Englands durch die Normannen geschrieben, ich zitiere, die oberen und niederen Klassen, die sich heutzutage beobachten und miteinander um politische Systeme kämpfen, sind in mehreren Ländern nur die siegenden und besiegten Völker einer früheren Periode. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Völkerkämpfen und Klassenkämpfen. Aus dem Cours d'Histoire moderne von Guizot, dem späteren französischen Innenminister, der die Ausweisung von Marx verfügt hatte, entnahm Marx den Gedanken, dass das moderne Europa, wie Guizot schrieb, im Kampf der verschiedenen Gesellschaftsklassen geboren wurde. Der Kampf zwischen ihnen wurde, so schreibt Guizot, nicht zum Ausgangspunkt von Stagnation, sondern zu einer Ursache für den Fortschritt. Und die Beziehungen der verschiedenen Klassen untereinander, die Notwendigkeit für sie, wo immer sie sind, einander zu bekämpfen und wechselseitig nachzugeben, die Verschiedenheit ihrer Interessen, ihrer Leidenschaft zu siegen, ohne die Macht aufgrund des Sieges bis ans Ende zu gehen, dieses Bündel der Umstände ist vielleicht das energischste und fruchtbarste Entwicklungsprinzip der europäischen Zivilisation. Die Geschichte geht in Klassenkämpfen voran. Drittens schließlich eine Kritik der Volkswirtschaftslehren, der Nationalökonomie, der Political Economy, wie sie damals diskutiert wurden. Und der Kernpunkt der Kritik ist recht einfach. Er lautet, ich zitiere, die Arbeit kommt nur unter der Gestalt der Erwerbstätigkeit in der Nationalökonomie vor. Zitat Ende. Darum muss die politische Ökonomie seinerzeit kritisiert werden, weil sie eine falsche Auffassung von Arbeit hat. Man muss sich, wie Marx sagt, über das Niveau der Nationalökonomie erheben. Es bedarf eines reichen Arbeitsbegriffs. Es sind dies drei Themen, die in der damaligen Zeit und lange danach, vielleicht heute, vielleicht auch morgen wahrscheinlich, immer wieder voneinander getrennt diskutiert wurden. Was ist Freiheit? Warum Gewalt und Krieg in der Geschichte? Woher kommt Reichtum und Armut der Gesellschaften? Drei Fragen. Und die Intuition des radikalen Journalisten war es, diese drei Themen als drei Momente eines Zusammenhangs zusammenzuhalten und sie in den breiten Strom dessen, was man seit 1789 in Europa Revolution nannte, einzuspeisen. Zusammenzuhalten, wohl wissend, dass wenn eines dieser Elemente verloren geht, das Ganze verloren ist. Ja, so viel zum Marx-Bild, das um 1850 erkennbar ist und das sich bis in die Gegenwart hinein kontinuiert. Marx, ein Radikaler, der Texte unter die Leute bringt, immer dabei ist, wenn es um Freiheit, um Klassenkampf und die Frage von Arm und Reich, von Eigentum und Arbeitsteilung geht. Eine Generation später, um 1875, fragen wir einen gut informierten Intellektuellen, wer ist Karl Marx? Und wir erhalten die Antwort, Marx, das ist ein wissenschaftlicher Sozialist, der die Führung der internationalen Arbeiterbewegung übernehmen will. Es gibt zu dieser Zeit eine ganze Reihe von Arbeiterführern und es gibt eine Konkurrenz verschiedener Sozialismen, Kommunismen, Ideen für eine Zukunftsgesellschaft. Dazu kommt eine vielgestaltige Gewerkschaftsbewegung, eine ebenso vielgestaltige Genossenschaftsbewegung, ein weites Feld von Anarchismus und man hört auch schon 1875 von den ersten Revolten der Kolonialsklaven in Nordafrika. 1876 löst sich nach 12 Jahren innerer Streitigkeiten über den wahren Weg in die Zukunftsgesellschaft die in London gegründete Internationale Arbeiterassoziation auf. Marx, von vielen als designierter Parteiführer der Internationale betrachtet, er muss einsehen, dass die Anti-Autoritären, die mit Michael Bakunin an der Weisheit der Zentralen zweifelten, nicht zu kontrollieren waren und dass die französischen Arbeiter die Auffassungen Pierre-Joseph Proudhons weitaus mehr schätzten als die seinen. Worauf beruhte Marx' Anspruch auf eine Führerrolle? Nun, die Antwort findet man in der kleinen Schrift, die Friedrich Engels wohlbedacht zuerst in französischer Sprache publizierte, mit dem programmatischen Titel »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Der Sozialismus folgt demzufolge nicht primär auf der Idee der Gerechtigkeit, der Utopie einer vernünftigen Gesellschaftsordnung. Der Ruf nach Gerechtigkeit muss auch nicht von Intellektuellen erst in die Gesellschaft eingeführt werden. Es gibt bereits eine real existierende Bewegung, die die bestehenden Verhältnisse kritisiert und die von einer gerechten Gesellschaft träumt. Aber sie träumt eben nur. Engels argumentierte, der bisherige Sozialismus habe zwar die herrschende kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen kritisiert, aber er konnte sie nicht erklären, er konnte sie einfach nur als schlecht verwerfen. Er schreibt, ich zitiere, es handelt sich aber darum, die kapitalistische Produktionsweise einerseits in ihrem geschichtlichen Zusammenhang und ihrer Notwendigkeit für einen bestimmten Zeitabschnitt, also auch die Notwendigkeit ihres Untergangs darzustellen, andererseits aber auch den inneren Charakter bloßzulegen, der noch immer verborgen war. Diese Aufdeckungsarbeit zu leisten, dazu bedarf es keiner Idee der Gerechtigkeit, sondern dazu bedarf es der Wissenschaft. Was der realen vor sich gehenden Bewegung, und das ist die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, fehlt, das ist der wissenschaftliche Ausdruck ihrer Ziele. Und es muss ein wissenschaftlicher Ausdruck sein, um eine prognostische Sicherheit zu gewinnen, wie sie bis heute ja für Marktgesellschaften überlebensnotwendig ist. Alle Akteure in Marktgesellschaften brauchen natürlich Geld, aber sie brauchen sicheres Wissen, Wissen, um ihre Handlungsziele zu erreichen. Um 1875 ist die Wissenschaft die letzte Instanz, wenn es um Fragen der Wahrheit geht. Der Sozialismus als praktische Bewegung erzielt auf eine neue Gesellschaftsordnung, aber so Engels, das ist nicht alles. Der wissenschaftliche Nachweis, dass die alte Gesellschaftsordnung untergehen muss, er gibt der sozialistischen Praxis erst die richtige Grundlage. Er macht eben, wie der Titel der Schrift heißt, aus der Utopie eine Wissenschaft. Und diese Wissenschaft kann den Untergang der ungerechten Gesellschaft berechenbarer machen. Und dazu ein weiteres. Es sind auch nicht irgendwelche Leute, die diese Befreiung bewirken können, sondern, wie es in den von allen wissenschaftlichen Sozialisten wieder und wieder zitierten Formulierungen von Friedrich Engels heißt, in denen die Bedingungen der proletarischen Revolution zusammengefasst sind, ich zitiere, diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen und damit ihre Natur selbst zu ergründen, und der so zur Aktion berufenen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eigenen Aktion zum Bewusstsein zu bringen, ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung des wissenschaftlichen Sozialismus. Um 1900, da sind wir jetzt angekommen, stellen wir einem gut informierten Zeitgenossen die Frage, wer war Marx? Denn Marx ist inzwischen 1883 gestorben. Zu den Antworten, den beiden, die wir kennen, tritt jetzt eine weitere Antwort hinzu. Marx, das war der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. Wenn man das mit 1875 vergleicht, fällt auf, dass der Begriff Wissenschaft gegen Weltanschauung ausgetauscht ist. Marx und Engels hatten die Sozialisten, die nicht auf Wissenschaft als letzte Instanz setzten, 1875 hatten sie als Philosophen, Metaphysiker abqualifiziert und auf diesem Titel wissenschaftlich insistiert. Was ist passiert? Um 1900 erleben die europäischen Gesellschaften eine Krise im Bereich des Wissenschaftsverständnisses. Manche sprechen von einer epistemischen Krise. Es handelt sich um eine Grundlagenkrise der modernen Wissenschaft. Worum geht's? In ihr wird der Begriff der objektiven Wirklichkeit, wie man ihn bisher gefasst hat, unsicher. Also man ist sich nicht mehr so sicher, mit wissenschaftlichen Verfahren Objektivität darzustellen zu können. Das geht 1900 los. Es sind sehr verschiedene Strömungen, die zusammentreffen, die ich nur kurz aufreihen kann, um die Kernargumente Ihnen zu nennen. Neukantianer, eine Gruppe, was machen sie? Sie bezweifeln grundsätzlich die Möglichkeit objektiver Erkenntnis. Andere fangen an, den Wirklichkeitsbegriff aufzuspalten. Es gibt zwei Wirklichkeiten. Eine Wirklichkeit der Natur und eine Wirklichkeit der Kultur. Und dafür braucht man zwei verschiedene Wissenschaftsverständnisse, zwei verschiedene Methoden. Andere Strömungen spielen herein, zum Beispiel der amerikanische Pragmatismus. Und zur Grundlagenkrise gehört natürlich nicht zuletzt um 1900 auch Friedrich Nietzsche, der große Unterminierer alles dessen, was man objektiv nennt. Kann man unter diesen Bedingungen der Grundlagenkrise, des Begriffs objektive Wahrheit, kann man unter diesen Bedingungen den wissenschaftlichen Sozialismus heraushalten aus dieser Krise? Es ist dies ein Problem, mit dem sich Lenin auseinandergesetzt hat. 1908 in seiner Schrift Materialismus und Empiriokritizismus. Was war passiert? Einige russische Linksintellektuelle, die hatten begonnen, sich mit Autoren zu befassen, die Beiträge zu dieser Objektivitätsdebatte geliefert haben. Es gibt diese Diskussionen innerhalb der russischen Marxisten. Und Lenin begibt sich nun in einen Abwehrkampf gegen die Linke, die von solchen schlimmen erkenntniskritischen Zweifeln geplagt sind. Er schreibt, ich zitiere, den Relativismus zur Grundlage der Erkenntnistheorie zu machen, heißt unvermeidlich, sich entweder zum absoluten Skeptizismus, zum Agnostizismus, zur Sophistik oder zum Subjektivismus verdammen. Vom Standpunkt des nackten Relativismus kann man jede Sophistik rechtfertigen. Man kann es als bedingt hinstellen, ob Napoleon am 5. Mai 1821 gestorben ist oder nicht. Zitat Ende. Lenin sucht nach einem philosophischen Standpunkt, mit dem diese ungeheuerlichen Gefahren, Skeptizismus, Agnostizismus, Sophistik und Subjektivismus, mit dem diese Gefahren abgewehrt werden können. Warum? Weil es Gefahren sind, die die wissenschaftliche Begründung revolutionären Handelns letztlich verunmöglichen. Und außerdem kann man über diese Fragen ewig diskutieren. Wie soll man da je zu einer Abschaffung des Kapitalismus kommen? Die Lösung für Lenin besteht darin, eine marxistische Philosophie zu konstruieren, die aus dem Diskussionskontext der Zeit, also dem Diskussionskontext mit nicht-marxistischer Philosophie, herausgelöst ist. Da schreibt er 1908, das Unglück der russischen Machisten, also die Ernst Mach gelesen haben, das Unglück der russischen Machisten, die sich vorgenommen haben, den Machismus mit Marxismus zu versöhnen, besteht gerade darin, dass sie sich auf die reaktionären Philosophieprofessoren verlassen haben und dadurch auf eine schiefe Ebene geraten sind. Die Methoden der diversen Versuche, Marx weiterzuentwickeln und zu ergänzen, waren recht naiv. Lesen Sie Ostwald, dann glauben Sie Ostwald, dann geben Sie Ostwald wieder und nennen das Marxismus. Lesen Sie Macht, dann glauben Sie Macht, geben Sie Macht wieder und nennen das Marxismus. Lesen Sie Poincaré, dann glauben Sie Poincaré, geben Poincaré wieder und nennen das Marxismus. Und dann, gesperrt gedruckt, keinem einzigen dieser Professoren, die auf den Spezialgebieten der Chemie, der Geschichte, der Physik die wertvollsten Arbeiten liefern können, darf man auch nur ein einziges Wort glauben, sobald er auf Philosophie zu sprechen kommt. Warum? Aus dem nämlichen Grunde, aus welchem man keinem einzigen Professor der politischen Ökonomie, der imstande ist, auf dem Gebiet spezieller Tatsachenforschung die wertvollsten Arbeiten zu liefern, auch nur ein einziges Wort glauben darf, sobald er auf die allgemeine Theorie der politischen Ökonomie zu sprechen kommt. Denn diese letztere ist ebenso eine, gesperrt gedruckt, parteiliche Wissenschaft. In der modernen Gesellschaft eine parteiliche Wissenschaft wie die Erkenntnistheorie. Im Großen und Ganzen sind die Professoren der politischen Ökonomie nichts anderes als die Handlungsgehilfen der Kapitalistenklasse und die Philosophieprofessoren die Handlungsgehilfen der Theologen. Zitat Ende, Lenin 1908. Meine Damen, was ist das? Was passiert da? Ich würde sagen, das ist eine Immunisierungsstrategie. Eine Immunisierungsstrategie in Reinform. Keine Diskussion mehr, sobald es um Fragen der Philosophie und der Kritik der politischen Ökonomie geht. Diese Fragen sind Fragen der parteilichen Wissenschaft. Es sind Fundamentalfragen. Die Sicherung eines Standpunktes ist hier nur im Kommunikationsabbruch möglich, durch einen theoretischen Mauerbau. Die Lager sind klar getrennt. Es gibt den Block der bürgerlichen Wissenschaft und es gibt den Block der marxistischen Wissenschaft und da gibt es keine Auseinandersetzung. Erkenntnistheorie ist Glaubensfrage, ist eine Frage der Weltanschauung, der proletarischen oder der bürgerlichen Weltanschauung. Nur unterhalb dieser Ebene dürfen Einzelergebnisse des Klassenfeindes zur Kenntnis genommen werden. Ja, wohin diese Reise gegangen ist, muss ich nicht breit ausführen. Marxismus als Weltanschauung und Marx als Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung auf dieses dritte Marx-Bild waren die Staatsparteiwissenschaftler der Länder verpflichtet, in denen die marxistisch-leninistischen Parteien die Macht erobert hatten. Wer davon abwich, wurde Abweichler. Wer nicht daran glaubte, wurde als Dissident kaltgestellt, eingekerkert, psychiatrisiert, umgebracht. Jahre vor der russischen bolschewistischen Revolution erklärt Lenin, entschuldigen Sie, dass ich das vielleicht nochmal zitiere, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung, die sich mit keinerlei Aberglauben, keinerlei Reaktion, keinerlei Verteidigung bürgerlicher Knechtung vereinbaren lässt, Zitat Ende, Formulierungen, die in Tausenden von Schulklassen und Seminaren im sowjetischen Machtbereich bis zum Erbrechen wiederholt wurden. Ja, was sich mit dem dritten Marx-Bild um 1900 einsetzt, das ist 1989 in Europa jedenfalls untergegangen. Ja, um 1925, 25 Jahre später, das wäre die nächste Station auf unserer Zeitreise. Wir stellen wieder die Frage, wer war Marx? Da wir nun um 1925 einen gut informierten Intellektuellen unsere Frage stellen, so könnten wir die Antwort erhalten haben, Marx, das war ein Denker der Revolution. Dabei gehe ich davon aus, dass unser gut informierter Intellektueller zwei zentrale Schriften gelesen hat, die als Hauptquellen für das undogmatische westliche Marx-Verständnis angesehen werden müssen. Und beide sind im Jahre 1923 zeitgleich erschienen. Es handelt sich um Karl Korsch, Marxismus und Philosophie, und Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Beide Schriften erregen in Kreisen der Linksintellektuellen großes Aufsehen, sowohl von Seiten der marxistischen Sozialdemokratie wie von Seiten der Kommunistischen Partei, des Moskau-Treuen und des nationalen Flügels der Kommunistischen Partei. Sie werden heftig kritisiert und als unmarxistisch verworfen. Was ist neuartig an diesem Marx-Bild von Korsch und Lukács? Ich will 4 Punkte hervorheben. Erster Punkt: Kritik des Vulgärmarxismus. Beide Autoren trennen zwischen Marx und Engels deutlicher. Gegen die engelsche Stilisierung des Bildes vom wissenschaftlichen Sozialisten wollen sie zurück zu Marx. Der Form nach vorsichtig, aber der Sache nach hart, wird Engels als ein Hauptverantwortlicher für die vulgärmarxistische Verflachung des Marxismus gesehen, der insbesondere an der Sozialdemokratie festgemacht wird. Der Begriff Vulgärmarxismus spielt bei Korsch eine große Rolle. Damit meint er, ich zitiere Korsch, die einheitliche Gesamttheorie der sozialen Revolution ist umgewandelt in eine wissenschaftliche Kritik der bürgerlichen Wirtschaftsordnung und des bürgerlichen Staats, des bürgerlichen Beziehungswesens, der bürgerlichen Religion, Kunst, Wissenschaft und sonstigen Kultur. Vulgärmarxismus ist, an anderer Stelle schreibt er, das ist die Deformation der ihrem Wesen nach revolutionären marxistischen Theorie zu einer entweder überhaupt nicht mehr oder nur noch zufällig in praktische Aufgaben auslaufenden wissenschaftlichen Kritik. Zitat Ende. Also im Vulgärmarxismus ist der Zusammenhang von revolutionärer Theorie und einer dazu passenden Praxis verloren gegangen. Korsch rückt 1923 das Theorie-Praxis-Problem in den Vordergrund. Zweiter Punkt, Marxismus als Methode. Korsch und Lukács geht es um eine Erneuerung der methodischen Prinzipien von Marx. So antwortet Lukács auf die Frage, was ist orthodoxer Marxismus? Angenommen, wenn auch nicht zugegeben, die neuere Forschung hätte die sachliche Unrichtigkeit sämtlicher einzelner Aussagen von Marx einwandfrei nachgewiesen, so könnte jeder ernsthafte orthodoxe Marxist alle diese Resultate bedingungslos anerkennen, sämtliche einzelnen Thesen von Marx verwerfen, ohne eine Minute seine marxistische Orthodoxie aufzugeben. Orthodoxer Marxismus bedeutet also nicht ein kritikloses Anerkennen von Marx' Forschung, bedeutet nicht einen Glauben an diese oder jene These, nicht die Auslegung eines, Zitat, heiligen Buches. Orthodoxie in Fragen des Marxismus bezieht sich vielmehr ausschließlich auf die Methode. Zitat Ende. Wir merken, das ist der Abschied von Lenins Position, glaubt keinem dieser bürgerlichen Professoren. Die Lehre von Marx ist allmächtig. Dritter Punkt, marxistische Kritik des Marxismus. Korsch und Lukács begreifen beide die Marx'sche Theorie nicht als ein abgeschlossenes wissenschaftliches System oder als einfach zu glaubende Weltanschauung, sondern sie konzentrieren sich auf wenige Kernpunkte der Marx'schen Theorie, die eben als methodische Prinzipien gefasst werden. Und Hauptpunkt der Methode besteht darin, dass Korsch und Lukács ein selbstreflexives Element einführen. So heißt es bei Lukács, die marxistische Methode ist in ihrem innersten Wesen historisch. Es versteht sich deshalb von selbst, dass sie ununterbrochen auf sich selbst angewandt werden muss. Also die marxistische Theorie ist nichts Statisches, sondern als Theorie der Revolution ist sie nur brauchbar, wenn sie in sich selbst revolutionär ist. Das heißt, es kann und es muss eine marxistische Kritik des Marxismus geben. Vierter Punkt, Dialektik und Totalität. Bei Korsch und Dukács wird ein besonderer Akzent auf die Dialektik gelegt, die materialistische Dialektik, so sagt Lukács, ist eine revolutionäre Dialektik. Also da wird nicht von einzelnen Sphären ausdifferenzierten Systemen, wie moderne Soziologie das nennen würde, ausgegangen, um dann Wechselwirkungen, strukturelle Kopplungen, Interpenetrationen etc., sagt Luhmann, zu konstruieren, sondern anders. Der Dialektiker geht vom Zusammenhang aus und bestimmt das, was als getrennt erscheint, als Momente eines Zusammenhangs. Und der klassische Begriff für das Ganze eines dialektischen Zusammenhangs heißt Totalität. Lukács schreibt, ich zitiere, nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive unterscheidet den Marxismus von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität. Dieser Begriff Totalität ist in der Mitte der 20er Jahre bei vielen in der Diskussion und er ist in der Mitte der 20er Jahre auch schon, wie soll man sagen, sehr existenzialistisch gefasst. Er meint nicht bloß einen nichts auslassenden Gegenstandsbereich, den ein Subjekt erfassen soll, sondern Totalität schließt das denkende und handelnde Subjekt mit ein. Der Dialektiker ist selbst mit Haut und Haaren Moment der Totalität. So gehen eben Dialektiker im Sinne von Lukács und Korsch von einem unlösbaren Zusammenhang von sich selbst als denkenden und handelnden Subjekten in einer Weltgegenwart, die Geschichte hat, aus. Und ihre Praxis ist deshalb eine revolutionäre Praxis, weil sie ein lebendiges Moment dieser Totalität ist. Nun hat dieses vierte Marx-Bild eine wichtige Pointe. Korsch und Lukács haben, indem sie ganz auf Totalität und Dialektik in dem geschilderten Sinne setzen, sie haben Marx an das Schicksal der Revolution selber gekettet. Das heißt, der ganze Marx steht und fällt mit der Wirklichkeit der sozialen Revolution selbst. Die Kategorie der Totalität lässt keine Auswege zu. Ja, gucken wir noch kurz zurück. Marx, der radikale Journalist, er bewegte sich in einem offenen Streit der Intellektuellen über das, was Revolution meinte. Marx, der wissenschaftliche Sozialist, er saß einsam in der Londoner Bibliothek und wälzte Bücherberge hin und her, um der vor seinen Augen sich hin und her bewegenden Arbeiterklasse wissenschaftlich legitimierte Anweisungen für die Führung der Partei zu geben. Marx, der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung, er beendete alle Zweifel, allen Relativismus, alle Kontingenz der modernen Welt, wenn man nur fest glaubte und eine Mauer um die reine Lehre errichtete. Marx, der Denker der Revolution, ja, seine Relevanz hing an dem Faden der Empirie, an der Empirie revolutionärer Bewegungen. Was wird aus diesem vierten Marx-Bild, was wird daraus? Georg Lukács hat sich in den 20er Jahren von Geschichte und Klassenbewusstsein distanziert. Nach 1933 flieht er nach Moskau, er verteidigt Stalin. Wie viele andere entgeht er dem Terror nicht, er wird kaltgestellt, inhaftiert. Und nach vielen politischen Windungen und Wendungen seines Lebens begeht er noch eine Alterssünde. Er engagiert sich im Aufstand der ungarischen Arbeiter gegen die Herrschaft der kommunistischen Partei. Spät hat er dann erlaubt, dass Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 nochmal nachgedruckt wird. Ja, und Karl Korsch? Karl Korsch wird 1926 aus der kommunistischen Partei wegen linksradikaler Abweichung ausgeschlossen. Er nimmt Kontakt zur spanischen Arbeiterbewegung auf, entfaltet eine rege wissenschaftliche, publizistische, revolutionäre Tätigkeit. 1933 emigriert auch er, aber er geht nach Westen, nach England, dann nach Dänemark. Hier wohnt Karl Korsch im Hause Bertolt Brecht, sie beide arbeiten zusammen. 1936 emigriert er weiter in die USA, Korsch versucht sich über Wasser zu halten. 1943 bis 1945 reist er dann in den befreiten Teilen Europas umher zwischen Faschismus und Bolschewismus auf der Suche nach der sozialen Revolution, bemüht, das Bild von Marx als einem Denker der Revolution zu retten. 1950, das ist nochmal wieder ein 25-Jahre-Sprung, hält Korsch dann in Zürich einen Vortrag, verteilt ein Thesenpapier. Daraus lese ich Ihnen vor, Zitat: Es hat keinen Sinn mehr, die Frage zu stellen, wie weit die Lehre von Marx und Engels heute noch theoretisch gültig und praktisch anwendbar ist. Alle Versuche, die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion als Theorie der sozialen Revolution und der Arbeiterklasse wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopien. Und die weiteren Thesen lauten: Der erste Schritt zum Wiederaufbau einer revolutionären Theorie und Praxis besteht darin, mit dem monopolistischen Anspruch des Marxismus auf revolutionäre Initiative und theoretische und praktische Führung zu brechen. Marx ist heute nur einer unter vielen Vorläufern, Begründern und Weiterentwicklern der sozialistischen Bewegung. Zitat Ende. Ja, das ist 1950 auf ein Stück Papier geschrieben, als Handout bei einem Vortrag vor kleinem Publikum in Zürich. Was wird aus dieser Einsicht werden? Das Papier kreist in Abschriften, in den winzigen Zirkeln der Intellektuellen, die zwischen alle Stühle, alle Standpunkte im linken Lager geraten waren. Was weiß ich, vielleicht 200, 300 Menschen in ganz Europa. Wer hat die Züricher Thesen 1950 von Korsch veröffentlicht? Sie erschienen zuerst in der französischen Zeitschrift Argument, einer Zeitschrift, die von Edgar Morin, dem großen französischen Soziologen, herausgegeben wurde. In deutscher Sprache konnte man die Züricher Thesen zuerst im April 1965 in der von Hildegard Brenner herausgegebenen Zeitschrift Alternative lesen. Alternative, damals noch ein ganz, ganz unschuldiges Wort. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich eigentlich jetzt schon im unmittelbaren Vorfeld der internationalen Revolte von 68. Hegel hat einmal bemerkt, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Und Marx hat bekanntlich hinzugefügt, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpige Farce, das heißt als eine Komödie. Die vier Marx-Bilder, denke ich, haben sich in der Tat zweimal ereignet. Das erste Mal als große Tragödie. Die Szenen 1850, 1875, 1900, 1925 habe ich Ihnen kurz skizziert. Diese geschichtlich wirksamen vier Marx-Bilder sind jedoch ein zweites Mal auf die Bühne getreten, 1968 und die Jahre danach. Die Zielscheiben der Revolte waren so vielfältig, dass die Pluralität der Protestbereiche kaum zu ordnen ist. Und statt einer langen Liste, wogegen sich die Revolte richtete und wofür einzelne Gruppen in den verschiedenen Ländern sich engagierten, ist an einen Plakattext zu erinnern, der im Mai 1968 vor nunmehr 50 Jahren in Paris aushing. Darin war zu lesen, ich zitiere: Die Fantasie ergreift die Macht. Auf den Straßen, in der Uni, in den Betrieben, in den Schulen. Gegen eine Regierung, die keine andere Alternative hat, als uns einzukerkern, zu unterdrücken, auszuradieren. Diejenigen, die schlafen, bleiben in einem privaten Traum. Diejenigen, die wach sind, sind in einer gemeinsamen Welt. Zitat Ende Mai 68. Ja, die Fantasie ergreift die Macht, das liegt nun, meine Damen und Herren, weit, weit weg von Marx. Er hätte das als schieren Blödsinn bezeichnet. Die Revolte von 68 war auch keine marxistische Bewegung. Ja, man kann vielleicht sagen, dass sie ihre Durchschlagskraft gerade im Bruch mit der marxistischen Tradition der Welt der alten Linken gewann. Laufgenosse, die alte Welt ist hinter dir her, konnte man an den Wänden lesen. Wenn man genau hinsieht, muss man auch feststellen, dass eben 1968 kein neues Marx-Bild entstanden ist, sondern dass sich die Akteure hinter den überlieferten Marx-Bildern versteckten, sich mit ihnen maskierten. Es handelt sich, obwohl Adorno das ganze Theater genannt hat und Habermas das Ganze eine Scheinrevolution genannt hat, es handelt sich, denke ich schon, um eine Maskerade, wobei ich das nicht abwertend verstehe. Seit 1968 haben Protestbewegungen in modernen Gesellschaften nicht nur den altertümlichen Charakter von militanten Barrikadenkämpfen, wie man sie aus dem 19. Jahrhundert kannte, sondern sie haben darüber hinaus etwas Karnevaleskes hinzugewonnen. Grob gesagt hatte die Marx-Maskerade zwei Konjunkturen. Ende der 60er Jahre stellte man sich hinter die Marx-Bilder 1 und 4, also Marx, der radikale Journalist, und Marx, der Denker der Revolution. Also die Sätze des jungen Marx vom Verändern der Welt und alle aktionistischen Formulierungen wurden in Flugblättern und Zeitungen inseriert. Beliebt war auch das Marx-Zitat, zitiere, die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Zitat Ende Marx. Es konnte bei diesem Zitat ja auch unmittelbar einleuchten, dass Marx in weiser Voraussicht schon auf die Blumenkinder der Hippies aufmerksam gemacht hat. Mit Marx konnte man Flower Power anwenden und zum Beispiel den Ordnungskräften die lebendige Blume in die Hand drücken, wenn sie mit Helm und Schild die Straße absperrten. Die anfänglichen Erfolge dieser Aktionsidee waren enorm. Parallel zu dieser aktivistischen Seite gab es die Wiederentdeckung des Marx-Bildes 4, Denker der Revolution. Die Texte von Korsch und Lukács aus dem Jahre 23, über die ich gesprochen habe, gehörten zu den ersten Raubdrucken, die radikale Studierende am Verlagswesen vorbei erstellten. In der zweiten Konjunktur ab 1970, grob gesprochen, tauchten die Marx-Bilder 2 und 3 wieder auf. Marx, der wissenschaftliche Sozialist, und Marx, der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung. Einmal bildeten sich Studierendengruppen, die hinter riesenhaften Plakatschildern von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotzki, Mao Zedong einherschritten. Sie waren zum Teil mit stilechten altproletarischen Ballonmützen ausgestattet. Sie hörten statt Street Fighting Men von den Rolling Stones, Arbeiterkampflieder der KPD der 20er Jahre, zum Beispiel Roter Wedding. Und sie bemühten sich, ihre ganze Existenz als Verwirklichung des marxistisch-leninistischen Standpunkts zu stilisieren. In der Literatur trifft man auf sie als sogenannte K-Gruppen, KBW, KPDML, KPDAU und so weiter. Auch dort, wo sie sich maoistischen Ideen verbanden, handelt es sich im Kern eigentlich um einen Neoleninismus. Zum anderen entstanden Zirkel, in denen sich Marxisten trafen, die wie Marx in der Londoner Bibliothek Bücherberge hin und her bewegten und die Bewegungsgesetze des Kapitalismus noch einmal entdeckten, um dem Proletariat mit umfangreichem Schrifttum einen theoretischen Ausdruck zu verpassen. Das waren die sogenannten Marxologen. Bei diesen beiden Maskeraden, also bei Neoleninisten und Marxologen, passiert es natürlich häufig, dass die Maske zum Gesicht wurde und das spätere Abnehmen der Maske später dann schmerzlich war. Die Revolte des Jahres 68 und die 70er Jahre brachten kein neues Marx-Bild hervor, aber eine beachtenswerte Revue der vier Marx-Bilder, von denen ich gesprochen habe. Gibt es ein fünftes Marx-Bild? Fragen wir heute Studierende der Soziologie oder der Politikwissenschaft, wer war Marx, was werden sie antworten? Nun, sie werden antworten, Marx, das ist ein Klassiker der Sozialwissenschaften, neben Max Weber, Emil Durkheim, Talcott Parsons und anderen. Ja, meine Damen und Herren, ist solche Verharmlosung von Marx das Ende? Vielleicht auch nicht. In jedem Fall ist daran zu erinnern, bei Marx verbietet sich ein naiver Anfang, denn die Geschichte des Marxismus steht heute vor Marx und möglicherweise ist aus ihr sogar mehr zu lernen als aus Marx selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hab die Marktwirtschaft studiert und ich hab eins dabei kapiert. Die glauben, dass die Gier nach Geld zu Gutem führt in dieser Welt. Die sagen, dass durch Selektieren die Verbraucher profitieren. Was das heißt, das wurde mir klar, als ich dann ohne Arbeit war. Was das heißt, das wurde ihm klar, als er dann ohne Arbeit war. Um mich schnell davon zu lösen, hab ich erstmal Marx gelesen. Marx hat recht im Kapital, sind die Menschen scheißegal. Doch bleibt doch wahr, dass hier auf Erden niemals alle Brüder werden. Vielleicht einst auf dem roten Stern arbeiten Arbeiter dann gern. Vielleicht einst auf dem roten Stern arbeiten Arbeiter dann gern. Nach Marx las ich dann Hegel und bei Hegel stand die Regel: Alles, was sich widerspricht, widerspricht sich letztlich nicht. Aus den Zweien entsteht das Dritte, aber such nicht nur die Mitte. Es gibt da oft was obendran, was beide dann vereinen kann. Es gibt da oft was obendran, was beide dann vereinen kann. Und so suche ich und such, und ich find's in keinem Buch und auch nicht im Internet, auch nicht schlaflos nachts im Bett. Leute, mir fällt das nicht ein, sagt mir, was kann das nur sein? Vielleicht können wir was bewegen, wenn mal alle überlegen. Vielleicht können wir was bewegen, wenn mal alle überlegen. Also die Lektüre der marxischen Hauptwerke bereiten bekanntlich erhebliche Schwierigkeiten, und zwar nicht nur der Anfänger, sondern auch selbst noch der Madonna. Ich empfehle als Einführung in die Adorno'sche Sicht dieser Problematik Kritik vor allen Dingen hier eine zwei Vorlesungen in der philosophischen Terminologie. Im zweiten Band, nicht da, hat er, das sind die letzte und die vorletzte Vorlesung, und die vorvorletzte, aus dem Sommersemester 63, ich habe sie damals selbst gehört, aber wie die meisten Zuhörer, ziemlich verständnislos, einfach weil es zu anspruchsvoll war, wie ja überhaupt wenige Leute in Frankfurt Adorno verstanden haben. Und es waren nicht nur Studenten, auch seine Mitarbeiter, etwa Leute wie Bernhard Becker und Schledelbach. Das hängt damit zusammen, dass eben der Marx, neumodisch sagen kann, ein interdisziplinäres Projekt betrieben hat. Es liegt eben zwischen den Disziplinen. Deshalb haben die Ökonomen wenig also vom Aufbau der Methode und deshalb auch nicht von den Theoremen des Kapital verstanden. Nicht, weil sie sämtliche philosophische relevanten Passagen übergehen. Sie verstehen sie einfach nicht. Also insbesondere, davon wird gleich die Rede sein, das berühmt-berüchtigte Fetischkapitel, der vierte Abschnitt im ersten Kapitel. Und dieses Fetischkapitel wiederum war aber das Steckenpferd von Adorno. Nicht, das ist eigentlich einer der Grundsteine, nicht der kritischen Theorie. Davon wird auch gleich die Rede sein. Hier in dieser Vorlesung, da spricht er davon, dass Marx auf Seite 273 ein außerordentlich schwieriger Schriftsteller sei. Und dass man, jetzt da bezieht er sich auf eine viel diskutiertes umstrittenes Theorem der politischen Ökonomie, nämlich das Verhältnis von produktiver und unproduktiver Arbeit. Aber was er hier zu sagen hat, das kann man verallgemeinern. Das gilt eigentlich auch für die Werttheorie. Da sagt er also auf Seite 271, das hat sich schon langsam aufgelöst in einzelne Seiten, ich besitze es, seit wann besitze ich diesen Band? Ich fasse das immer ein. Nee, das ist sogar 2001. Naja. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich 1971 das Buch sofort gekauft habe, als es erschienen ist. Das ist ja diese Vorlesung von 62, 63, die ich gehört habe. Also, da spricht er hier im Kontext nicht nur von produktiver und unproduktiver Arbeit. Das sind Begriffe, die aus der klassischen Ökonomie entstammen. Und die finden Sie also erstmals nicht bei Adam Smith und ist dann heftig diskutiert worden, als Freigegenstand, nicht der sogenannten politischen Ökonomie. Und hier finden wir auch vor allen Dingen seine originellen Thesen in Sachen Marx. Ja, und da schreibt er in diesem Zusammenhang, dass man sich die Finger schmutzig machen könne, ja sogar verbrennen könne, sagt er, wenn man sich mit diesen Marxischen Texten zum Verhältnis produktiver und unproduktiver Arbeit auseinandersetzt. Aber das gilt selbstverständlich das Recht für die Texte zum Wert. Er spricht dann, also wie gesagt, von seinen großen Ketzereien gegenüber der offiziellen orthodoxen Marx-Interpretation. Nicht, also das, was die spezifische Eigentümlichkeit nicht der Frankfurter Kapitalinterpretation ausmacht, das finden Sie hier. Ich meine, das Stichwort kann ich ja eigentlich nicht gleich schon geben. Es ist die These, Adornos These, von der, ich zitiere hier, empirischen Realität des Scheins. Nicht, also das ist diese relativ, ja, in strengen Sinn orthodoxe These, aber gemessen am traditionellen Marxismus natürlich ketzerische These. Marx spricht nicht von der Realität des Scheins, aber in ähnlichen Formulierungen hier im Fetischkapitel. Da ist die Rede vom gegenständlichen Schein der ökonomischen Kategorien. Das hört sich furchtbar kompliziert an, aber man kann sich das sehr plausibel vor Augen führen, was damit gemeint ist. Die ökonomischen Kategorien sind Formen des gegenständlichen Scheins. Was heißt das? Sie sind nicht ein Stück Natur. Insofern sind sie scheinhaft. Nicht einmal, sie sind das, was also Adorno im Anschluss nicht an Lukács und auch Hegel Kant verrückte Formen nennt. Aber was heißt das wiederum, verrückte Formen? Wir werden das nachher ausführlicher diskutieren. Und gegenständlicher Schein, ja, also es ist eben kein optischer Schein, nicht, der also den Subjekt anzulasten ist. sondern die Sache selbst erzeugt einen Schein. Das klingt alles schrecklich hegelianisch, aber das ist eine unerhört tiefe Einsicht von Marx. Nicht, dass er sagt, also das Geld beispielsweise, nicht das Geld ist irgendetwas, aber wir können es nicht bestimmen, es ist ein Rätsel, das sagt übrigens nicht nur Marx, und ist ja auch sehr aktuell, sondern die Rede ist zunächst mal von Goldgeld. Nicht, dieses Goldgeld ist einerseits etwas Physisches und insofern gegenständlich. Es ist aber andererseits wiederum etwas, wie Marx sagt, Übersinnliches, Immaterielles. Und diese Immaterialität, das ist das eigentlich große Rätsel des Geldes, die Immaterialität in Verbindung mit der Materialität. Nicht als Einheit von Gegensätzen. Versteht sich, ich weiß, es ist nicht nur etwas Ideelles, was in unserem Kopf existiert, sondern in irgendeiner Weise ist es real vorhanden. Gegenständlicher Schein, also gegenständig ist es, es tritt den Menschen gegenüber. Die Menschen setzen sich auseinander, verstehen es nicht, obwohl sie es erzeugen. Nicht, das ist das Schleierhafte. Da sind Dinge, die dann außer von Marx intensiv thematisiert worden sind, hier, um es denn gleich den Autor zu nennen, von Georg Simmel in der Philosophie des Geldes. Nicht, und der Simmel ist auch daran gescheitert. Ich werde Ihnen dann vielleicht hier einiges aus dem Briefwechsel mit Rickert vorlesen. Die Dinge sind nicht restlos gelöst, auch nicht bei Marx. Also eine Theorie des modernen Geldes, des heutigen gegenwärtigen Geldes, ist von Marx nicht ausgearbeitet, konnte auch gar nicht ausgearbeitet werden. Also, es ist einiges an Zumutung mit diesen Problemen verbunden, aber es gibt auch, zumal deshalb, weil es keine fertigen Lösungen gibt. Es gibt nicht selbstverständlich auch bei Marx und bei Adorno offene Probleme. Nicht, das ist von Adorno häufig ausgesprochen worden. Eine Vorlesung hieß Elemente einer philosophischen Theorie der Gesellschaft. Bausteine, spricht er auch. Nicht, also von einem fertigen System der kritischen Theorie kann natürlich nicht die Rede sein. Ganz abgesehen davon, dass es mit dem Begriff des Systems ja selber gewisse einige Probleme auf sich hat. Ich möchte zunächst mal im ersten Teil nur das Problem Kritik diskutieren und im zweiten Teil, wenn wir noch dazukommen sollten, einige theoretische, ökonomische, ökonomietheoretische Konsequenzen dieses kritischen Ansatzes diskutieren. Und zwar anhand eines Begriffs, den jedermann zu kennen glaubt, anhand des Begriffs Preis. In Wahrheit ist Preis, ein ebenso dunkler Begriff, nicht wie der Begriff des Geldes. Logisch, wenn das Geld etwas Dunkles ist, dann auch der Gegenbegriff Preis. Das sind Koronate. Ja, aber jetzt zunächst einmal zum Thema Kritik. Das Marxische Hauptwerk hat bekanntlich als Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Aber dieser Untertitel ist 50 Jahre lang nicht diskutiert worden. Weder von den Anhängern noch von den Gegnern. Das ist das Merkwürdige. Und der Erste, der auf die Bedeutung, auf diese schwerwiegende Bedeutung nicht dieses Untertitels hingewiesen hat, war ein Jenenser Privatdozent. Es war ein Privatdozent für Recht mit namens Karl Kosch. Kosch war der Erste, nicht der also im Jahre 1920 bereits, später in einem Aufsatz aus dem Jahre 1922 vor Georg Lukács auf einige wichtige Probleme dieses Untertitels hingewiesen hat. nicht einmal genau, aber ähnlich wie Adorno, auch mehr oder weniger intuitiv. Also was das Marx-Verständnis von Adorno angeht, so war es streckenweise ein intuitives. Also das macht seine Genialität aus. Man wusste nie so recht, der hat diese Texte gründlich studiert oder nicht. Nicht, also er verband dialektische Fantasie mit diesen Begriffen. Insofern stimmt der Titel dieses Buches. Und mir sagte sein Mitarbeiter, der Alfred Schmidt, er, Schmidt, hätte 1964 dem Adorno für seine negative Dialektik die Grundrisszitate ausgesucht. Längere Zitate aus dem schwierigen Rohentwurf des Kapitals. Nun ja, also man kann davon ausgehen, dass er nicht allein diese Zitate gelesen hat, sondern auch natürlich den ganzen Problemzusammenhang. Also daran sehen Sie aber auch nicht die ökonomietheoretische Relevanz der negativen Dialektik. Nicht die schwierigste, eigentlich der wichtigsten, gesellschaftstheoretisch wichtigsten Passagen des Rohentwurfs, die stets von den Ökonomen gemieden werden. Nochmal darauf hinzuweisen, die finden Sie im Hauptwerk, im philosophischen Hauptwerk von Adorno, Negative Dialektik. Zurück zum Begriff der Kritik. Ich wies hier auf den Karl Korsch hin. Und Karl Korsch gibt auch die erste Definition, die eigentlich in gewisser Weise trivial erscheint, vom Gegenstand der Kritik. Nämlich er sagt, die Marx'sche Kritik ist eine Kritik des Fetischismus der ökonomischen Kategorie. Eine Kritik des Fetischismus. Aber was ist das? Ich habe es auch schon angedeutet. Nämlich, dass man diesen Schein nicht als Schein nimmt. Nicht, sondern als eine, ja, darüber sind sich natürlich die Ökonomen und Philosophen nicht einig, als eine a priorische Form. Geld als ein empirisches a priori, könnte man sagen. Geld nicht, das eben, das ist damit implizit gesagt, nicht von Menschen gesetzt ist. Nicht, sondern irgendwie den Menschen vorgegeben ist. Das macht eigentlich den Fetischismus aus. Das ist ein Aspekt des Fetischismus. Der wichtigste Inhalt dieses Begriffs Fetischismus wird dann eigentlich erst in der Kapitaltheorie deutlich. Und auch das wird Ihnen sofort einleuchten, wenn es heißt, ich lasse das Kapital oder das Geld arbeiten. Nicht? Da wird das Kapital als ein Subjekt, ein rätselhaftes Subjekt verstanden. Und all diese Dinge, nicht also diese Fetischgestalten, die nennt der Marx in der ersten Darstellung der Werttheorie, Wert- und Geldtheorie, reelle Mystifikationen. Das heißt, eine reelle, das heißt eine nicht eingebildete Mystifikation. Und zwar hier in der Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie. Ware und Geld sind reelle Mystifikationen. Wir werden sagen, ja, was hatten das alles, diese Begriffe, die gehören da gar nicht in die Ökonomie. Und sie entstammen auch nicht der Ökonomie. Natürlich hat kein Ökonom von Geld als einer Mystifikation gesprochen, schon gar nicht von der Ware. Also woher stammen die Begriffe, können Sie sich vorstellen, aus Religionskritik. Fetischcharakter des Geldes. Und deswegen knüpft die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie an die Religionskritik an. Das ist erstaunlich. Aber was heißt das? Ich werde Ihnen jetzt hier einige Sätze vorlesen, aus der Vorrede zum ersten Entwurf einer Kritik der Nationalökonomie. Dieser erste Entwurf wird auch Pariser Manuskripte genannt, die er im Dezember 1843 begonnen hat und dann abgebrochen hat. Es ist nie veröffentlicht worden von ihm selbst. Erst viel später, also ungefähr so 1930 herum, 29, 30 herum. Und es hat riesiges Aufsehen erregt, nicht diese Pariser Manuskripte, ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844 heißt es hier, in Megaband 40. Und auf der ersten Seite sagt er, also ich wollte eigentlich in getrennten Broschüren verschiedene Kritiken veröffentlichen, Kritik der Moral, der Religion, des Staates, nicht, aber zunächst einmal beginne ich mit der Kritik der Ökonomie. Also Sie sehen, in welchem Zusammenhang Marx diesen Kritikbegriff entwickelt hat. Im Zusammenhang eben des junghegelianischen Programms der Kritik. Und dieses junghegelianische Programm, auch darauf spielt er hier auf der zweiten Seite der Pariser Manuskripte an, also auf der Seite 468 Sätze aus dem MEW-Band 40. Er zählt auf, von wem er angeregt worden ist. Er nennt zunächst mal die französischen und englischen Sozialisten, nicht die sogenannten utopischen Sozialisten, wie man sie auch genannt hat. Einer der bekanntesten war ein gewisser Fourier, Charles Fourier. Und dann weiterhin natürlich der frühe Proudhon. Dann schließlich vor allen Dingen Engels. Engels ist eigentlich der Erste gewesen, der sich ein Kritikprogramm ausgedacht hat. Bevor sich der Marx mit Ökonomie beschäftigte, hat das bereits schon der junge Engels getan und hat eine von auch vom späten Marx sehr geschätzte Schrift veröffentlicht, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Also auch darauf stützt er sich. Aber vor allen Dingen, und damit komme ich wieder zurück auf das Problem des Mystizismus, des reellen Mystifikation ausgesagte, vor allen Dingen stützt er sich auf den Religionskritiker Feuerbach. Außer diesen Schriftstellern, die ich eben genannt habe, die sich mit der Nationalökonomie kritisch beschäftigt haben. Und jetzt kommt eine hochinteressante Formulierung. Verdankt die positive Kritik überhaupt, also auch die deutsche positive Kritik der Nationalökonomie, ihre wahre Begründung den Entdeckungen Feuerbachs. Von Feuerbach datiert erst die humanistische Kritik. Und diese Feuerbachschen Schriften, wie er hier nennt, sind die einzigen seit Hegels Phänomenologie und Logik, worin eine wirkliche theoretische Revolution enthalten ist. Aber, fügt er hinzu, letzten Endes hat diese Kritik ihre Geburtsstätte in der deutschen Philosophie überhaupt. Kritik mit ihrer Geburtsstätte der hegelischen Dialektik und deutschen Philosophie überhaupt. Im Unterschied zur, schreibt er, beschränkten Gestalt der Kritik im 18. Jahrhundert. Natürlich, da dürfte er wohl Kant gemeint haben, die Kantische Kritik. Mir ist nicht bekannt, nicht dass die bekannten Interpreten sich mit diesen Vorreden auseinandergesetzt haben, also die Orthodoxen schon gar nicht. Aber auch die jüngeren Literatur, so wie ich weiß, rekurrieren nicht auf diese Vorrede, insbesondere nicht die sogenannten strukturalistischen Interpreten. Die wollen davon gar nichts wissen. Nicht, das ist alles für sie noch mehr oder weniger idealistisch. Nicht, dann kam es zu der materialistischen Kehre in der deutschen Ideologie. Und da stellt sich alles ein ganz anderes dar. Stimmt nicht. Also das ist meine Antithese jedenfalls. Also ich behaupte mit einigen bedeutenden Interpreten Und zwar mit dem frühen Marcuse und dem Philosophen Karl Löbitt. Das ist eine absolute Kontinuität. Die methodologische Hinsicht zwischen diesen frühen Schriften und dem Kapital. Also, was hat es jetzt nun mit dem philosophischen Hintergrund dieser Kritik der ökonomischen Kategorien auf sich? Da möchte ich darauf verweisen, nicht dass der Ausdruck Kritik der politischen Ökonomie eine verkürzte Formulierung enthält. Es müsste eigentlich heißen, Kritik des Gesamtsystems der ökonomischen Kategorien. Also es ist aus den Theorien über Mehrwert, Band 3. Ich glaube so ungefähr auf der Seite 250. Es wird aber auch da nicht erläutert. Wir müssen also fragen nach den einzelnen Bestandteilen dieser Formulierung. Also wir fragen, woher stammt die Kritik? Was macht die Mehrdeutigkeit dieses Begriffs aus? Vielleicht schauen Sie mal nach unter dem Stichwort Kritik, also im historischen Begriff der Philosophie. Da finden Sie etwa 20 Seiten über den Begriff der Kritik. Und da heißt es eingangs gleich, es ist ein vieldeutscher Ausdruck. Und auch bei Marx. Auch bei Marx hat das Wort Kritik mehrere Bedeutungen. Er schöpft sich nicht nur hier in diesen programmatischen Formulierungen, sondern Kritik leitet sich aus dem Wort Krinein her, aus dem Griechischen. Krinein. Und Krinein heißt scheiden, unterscheiden. Dementsprechend findet sich auch beim jungen Marx schon das Stichwort kritische Scheidekunst. Und zwar hier aus dem Philosophischen Manifest, nicht der historischen Rechtsschule, Band 1. Da heißt es, Stahls und der gleichgesinnten juristische Theorien sind nur ein wiederbeschriebenes Pergament, auf dem die ältere Handschrift ausgelöscht ist. Das heißt Codices Rescripti. Codices Rescripti. Ich habe noch das kleine Latinum, also da gibt es Schwierigkeiten. Ja, also Hannes und Stahls Theorien sind nur Codices Rescripti des hugonischen Naturrechts zu betrachten, die nach einigen Operationen der kritischen Scheidekunst, hier kommt dieses Stichwort, dem alten Urtext wieder leserlich hervortreten lassen. Kritische Scheidekunst, zurückzuführen auf den griechischen Begriff Krinein, unterscheiden. Und bei Horkheimer findet sich der Satz in Band 12, Seite 502, Kritik ist unterscheiden. Kritik ist unterscheiden, heißt es bei Horkheimer. Und Merck spricht einmal von den Verwechslungen der ökonomischen Kategorien oder der Mangel an Unterscheidung. Verwechslung oder Mangel an Unterscheidung. Und zwar findet sich das in Mega 3.5, 1606. Also auch das ist eine wesentliche Aufgabe der Kritik, zu unterscheiden, nicht was in der bürgerlichen Ökonomie nicht unterschieden wird, Verwechslungen entgegenzutreten. Und eine ganz wichtige Verwechslung, nicht die der Merck selbst bei den Klassikern, nicht bei Smith und Ricardo wiedergefunden hat, sind die von Wert und Gebrauchswert. Die werfen ständig Wert und Gebrauchswert durcheinander. Die Ökonomen, und das trifft auch zu, das gilt auch noch für die heutigen Ökonomen, insbesondere in der Kapitaltheorie, Nicht? Da wird also kritiklos, so dieser Ausdruck findet sich auch bei Marx, kritiklos wird da also von der Wertproduktivität und von der physischen Produktivität des Kapitals gesprochen und durcheinander geworfen. Also auch das ist also ein wichtiger Inhalt des Begriffs Kritik. Es erschöpft sich nicht in dieser Fragestellung, der Begriff der Kritik, sondern für Adorno im Anschluss an Hegel spielt natürlich der Begriff der bestimmten Negation eine wichtige Rolle, das ist ganz klar. Aber das ist mehr oder weniger nur angedeutet bei Marx. Marx nicht, spricht einmal im zweiten Band in den Theorien über den Kapitalkreislauf, in der Besprechung, in der Diskussion der zweiten Formel des Kapitalkreislaufs, spricht er davon, die Form 2, die zweite Figur des Kapitalkreislaufs, sei die Kritik der Form 1. Das sind Dinge, die dem Hegel ganz und gar nicht vertrauten. Wird ständig überlesen und selbst dem Adorno war das Zitat auch nicht bekannt. Im Grunde genommen sind diese Dinge eigentlich nur den Spezialisten zugänglich. Adorno kam es eben halt auf die großen Dinge an, aber die Schwierigkeiten seiner Interpretation rühren natürlich teilweise auch auf eine, unvollständige Kenntnis nicht der Marxischen Texte. Sind darauf zurückzuführen. Ich komme noch auf einen ganz wichtigen Mangel der Kapitallektüre von Adorno und Horkheimer noch einmal zurück. Sie betrifft die Erneuerung der Ware als Einheit von Widersprüchen. Als Einheit von Gegensätzen. Sie haben das intuitiv irgendwie erfasst, aber Sie konnten es nicht anhand der Texte wirklich ausweisen und explizieren, warum die Ware eine Einheit von Widersprüchen ist. Ich bin erst in diesen Wochen auf einen hochinteressanten Aufsatz von Horkheimer gestoßen. Ein Brief, der erst 98 veröffentlicht worden ist. Ich hatte ihn angelesen und ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen habe ich die Lektüre unterbrochen. Vor ein paar Wochen stoße ich wieder hier auf diesen Brief und stelle fest, das ist ja ein hochinteressantes Dokument, das mir völlig entgangen ist in den vergangenen Jahrzehnten und das eigentlich Stoff ist für eine neue Interpretation der Marx-Rezeption Horkheimers. Und zwar geht es da in diesem Brief um eine Auseinandersetzung innerhalb des Instituts für Sozialforschung. Es gab, und nicht nur im Institut für Sozialforschung, sondern im marxistischen Lager generell, seit eh und je zwei gegensätzliche Strömungen. Nicht und schnellwortartig lassen sich diese beiden Strömungen als positivistisch und als dialektisch charakterisieren. Und selbst also im Institut für Sozialforschung konnte man sich zunächst einmal nicht einigen über diese Dinge. Denn einige Mitarbeiter des Instituts, darunter vor allen Dingen jener Ökonom und Statistiker, von dem der Adorno mündlich, aber auch schriftlich, als sein Lehrer spricht. Henrik Grossmann. Vielleicht prägen Sie sich mal den Namen ein. Also Adorno hat bei Henrik Grossmann offenkundig nationalökonomische Vorlesungen gehört. Also er war immer sehr beeindruckt von Grossmann, aber er hat ihn aber auch kritisiert. Nicht, dass er gewissermaßen noch die positivistischen Eierschalen hinterm Ohren hat. Grossmann war ein sehr bedeutender ökonomischer Statistiker, hat das polnische Nationale Amt für Statistik und Volkswirtschaftsplanung aufgebaut, nach 1918 natürlich, und hat eine sehr bekannte Krisentheorie ausgearbeitet. die ich jetzt hier nicht näher diskutieren will. Und an dieser Krisentheorie ist Adorno orientiert. Und die hat er hochgehalten. Darauf kommt er immer wieder zu sprechen. Also zu sagen, also Adorno verstünde nichts von Ökonomie, pur Unsinn. Nicht, er hat, also erstens mal, er hatte ja schon deshalb Zugang zu den Dingen, weil er ja aus einer Kaufmannsfamilie stammte. Das soll man nicht vergessen. Und schon der junge Adorno, der in Wien Musik studierte, das war halt der unmittelbare Anlass, dass er nach Wien in Wien studiert hat, hat, ich weiß nicht wann es war, Mitte der 20er Jahre wahrscheinlich, den Georg Lukács aufgesucht. Nicht, er war ganz begeistert davon, war ganz aufgeregt, nicht, dass er der Lukács zugesagt hat, ihn zu empfangen. Und Lukács wiederum war der einzige marxistische oder marxianische Philosoph, der ein Doppelstudium hatte. Lukács hat nicht nur Philosophie und Literatur studiert bei bekannten deutschen Philosophen. Er war auch befreundet hier mit dem Georg Simmel. Nicht und verkehrte im Kreis Max Webers, nicht in Heidelberg. Sondern das erste Studium von Lukács war das der Rechtswissenschaft und der Nationalökonomie. Und deshalb ist es ganz erstaunlich, nicht, dass er in seinen berühmten Geschichte und Klassenbewusstsein sich sehr intensiv mit dem zweiten und dritten Band des Kapitals beschäftigt hat. Also in der Person von Georg Lukács, da findet sich diese seltene Synthese von ökonomischen und philosophischen und juristischen Wissen. Der Karl Kirsch hier in Jena hat zwar auch Seminare über Rechtsphilosophie gemacht, über die hegelische Rechtsphilosophie insbesondere, aber er hat wohl offenkundig auch, wie jedermann von uns, seine Schwierigkeiten mit hegelischen Texten gehabt. Da kam er nicht so ganz zu Rande und deshalb auch seine mehr oder weniger bruchstückhaften Interpretationen des Begriffs Fetischismus. Ja, also, dieser Begriff der Kritik der Kategorien findet sich wortwörtlich in Hegels Logik. Und zwar, ich glaube, in der ersten Anmerkung des ersten Kapitels zu Sein nichts werden. Nicht da taucht dieser Begriff Kritik der Kategorien auf. Das ist der Ursprung, der unmittelbare Ursprung, nicht auch des Marx'schen Begriffs Kritik als Kritik der Kategorien. Ja, aber da sind wir schon mal bei der nächsten Schwierigkeit. Was heißt hier eigentlich Kategorien? Und was heißt hier Gesamtsystem? Kritik des Gesamtsystems der ökonomischen Kategorien. Das ist eben auch ein letztlich auch von Marx nicht zufriedenstellend dargestellter Begriff, der Begriff der Kategorie. Es ist natürlich ein philosophischer Begriff mit einer langen Tradition, nicht seit Aristoteles, und Marx war ja bekanntlich auch ein großer Aristoteles-Kenner. Und Kategorie wird hier im Fetischkapitel schlagwortartig definiert als objektive Gedankenform. Das findet sich auf der Seite 90. Also ich empfehle Ihnen diese Seite 90, die zunächst mal sehr dunkel erscheint, sehr gründlich zu studieren. Es sind also die berühmten Kategorien der bürgerlichen Ökonomie gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen für Produktionsverhältnisse dieser bestimmten historischen Gestalt. Aber es ist dies nicht die einzige Definition des Begriffs Kategorie. In der berühmten Einleitung, die er als ersten theoretischen Abschnitt über die Ökonomiekritik verfasst hat und die erst 1905 erschienen sind, von Kautsky herausgegeben. Da findet sich wiederum eine scheinbar andere Definition des Begriffs Kritik. Und da sagt er, Kategorien sind Daseinsformen oder Existenzbestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft. Also, der Begriff der Kategorie wird in doppelter Weise definiert. Einmal als objektive Gedankenform und dann wiederum als Daseinsform der Gesellschaft. Welcher Gesellschaft? Und in welcher Weise existiert diese Gesellschaft? Was ist das Dasein dieser Gesellschaft? Daseinsform oder Existenzbestimmung, sagt er auch. Nun können Sie sich ja vorstellen, dass hier in dieser Definition Kategorie so etwas wie eine subjektiv-objektive Einheit gedacht wird. Kategorie als Unterschied zu Grundbegriff. Also die volkswirtschaftlichen Lehrbücher haben es nur mit Grundbegriffen zu tun. Teils auch mit Idealtypen, typisch ähnlich, also im Max Weberschen Sinn, ähnliche Grundbegriffe, die meistens hypothetisch dann eingeführt werden und die reine Gedankenformen sind, die nur in unserem Denken existieren. Nicht? Das sind die volkswirtschaftlichen Grundbegriffe. Hier haben wir es mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich mit realen Kategorien. Das ist erstaunlich. Nicht? Aber dennoch sind es keine ontologischen. Nicht? Das ist das Wichtige und auch Schwierige. Es sind keine ontologischen Kategorien, sondern das oszilliert irgendwie zwischen ontologischen Kategorien und, sagen wir mal, weberischen Idealtypen. Daran erkennt sich schon diese äußerste Komplexität dieser Begriffe. Also, was soll es denn eigentlich heißen? Nochmals, Kritik der Kategorien. Es sind also reale Mystifikationen. Und hier müssen, diesen Zusammenhang müssen wir noch auf eine andere Unterscheidung des Begriffs Kritik eingehen. Und zwar ebenfalls eine Unterscheidung, die sich in den Frühschriften findet, nämlich in der ersten großen philosophischen Publikation von Marx, der Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Da schreibt er, unterscheidet er zwischen einer vulgären Kritik und einer wahrhaften Kritik. Und zwar geht es da um die Mystifikation heilige Dreieinigkeit. Also im theologischen Zusammenhang wird das formuliert. Und die wahrhafte Kritik, die will nicht, wie die herkömmliche Kritik, die eine formallogische Kritik ist, die also Widersprüche aufzeigt, schlechte Widersprüche, formallogische Widersprüche, sondern sie will die Genesis des Kritisierten aufzeigen. Das ist die wahre Kritik. Die Erzeugung dieser, wenn man so will, objektive, anonyme Erzeugung bestimmter Mystifikation durch die Gesellschaft selbst. Nicht, das sind keine Erfindungen, nicht, das sind nicht Produkte des Waffenbetrugs, nicht wie das die glatte, wie man sagt, französische Aufklärung getan hat, sondern hinter den Rücken der Individuen werden in irgendeiner Weise diese Kategorien erzeugt. Nicht? Also Geld wird, wie der Adorno sich häufig ausdrückt, und die ökonomischen Kategorien überhaupt, erzeugten sich hinter den Rücken, so lautet diese bekannte Formulierung, hinter den Rücken der Individuen. Und eine besonders plastische Formulierung, die mir schon im ersten Semester aufgefallen ist, die findet sich in den soziologischen Exkursen, ist die, durch die Köpfe hindurch und über die Köpfe hinweg. Nicht, also diese Formulierung verwendet das Donner sehr häufig. Also auch in der negativen Dialektik finden Sie fast dieselbe Formulierung in dem Abschnitt über den Weltgeist, über den hegelischen Weltgeist. Durch die Köpfe hindurch, über die Köpfe hinweg. Eine mystische Angelegenheit scheinbar. Nicht alles beschreibt ganz exakt, nicht diesen mysteriösen Vorgang, nicht dass irgendwie Geld nicht vom lieben Gott erzeugt wird und auch keine ewige Kategorie ist, sondern von der Gesellschaft irgendwie erzeugt wird, desgleichen also auch das Kapital und sämtliche ökonomischen Kategorien, aber eben halt in irgendeiner Weise bewusstlos. Das heißt, es erzeugt sich einerseits hinter den Rücken, das heißt über die Köpfe hinweg, andererseits wiederum ist in irgendeiner Weise natürlich auch der Kopf beteiligt, durch die Köpfe hindurch. Nicht? Und diese Spannung, nicht diese Dialektik von Bewusstheit und Bewusstlosigkeit ist ein wesentlicher Bestimmungsgrund, nicht des Begriffskritik. Ja, also jetzt haben wir ungefähr so eine Vorstellung, was Kritik der Kategorien heißt. Es wäre nun zu zeigen, welche ökonomietheoretischen Bedeutung haben diese Dinge? Das möchte ich dann im letzten Teil ansprechen, aber vorher möchte ich noch darauf hinweisen, dass es nicht nur die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie gibt, sondern dieser Begriff taucht auch in der akademischen Literatur auf. Das heißt dann meistens Kritik der Nationalökonomie oder Kritik der reinen Ökonomie. Und einer von jenen, ich glaube sogar der erste, außerhalb des Kreises marxistischer Theoretiker, hat wiederum mit Jena zu tun. Und zwar handelt es sich um den Sohn eines sehr berühmten Jenenser Philosophen, der sogar einen Nobelpreis bekam. Allerdings einen Nobelpreis für Literatur. Und zwar Rudolf Eucken. Und sein Sohn studierte Ökonomie. Wollte also Philosophie nicht allzu viel wissen, aber einiges hat er natürlich verstanden. Also ich mit Hegel kannte er sich gar nicht aus, ein bisschen Kant. Und dieser Walter Eucken war einer der Begründer des Neoliberalismus. Und zwar hat er seine Theorien ausgearbeitet als Professor der Ökonomie in Freiburg. Und in Freiburg gibt es heute noch das Walter Eucken Institut. Und dieser Eucken, er hat ein sehr bekanntes methodologisches Werk geschrieben. Und dieses Werk, das ist in, ich glaube, in 8 Auflagen insgesamt erschienen, heißt Grundlagen der Nationalökonomie. Walter Eucken, Grundlagen der Nationalökonomie, 8. Auflage, ich glaube, so 1965 herum. Einer der Abschnitte heißt Kritik der Nationalökonomie. Ich weiß nicht, ob das im Anschluss gegen Marx oder gegen Marx geschehen ist. In dieser Kritik der Nationalökonomie wirft Eucken der Mehrheitsfraktion in der Ökonomie vor, dass sie eine sogenannte Begriffsnationalökonomie betreiben, dass sie aus Begriffen idealistisch, vulgär idealistisch, die ökonomische Wirklichkeit entfalten wollen. Nicht an dieser Begriffsnationalökonomie in gewisser Weise sind eigentlich alle nicht-empiristischen Ökonomen Begriffsnationalökonomen, die Frankfurter eingeschlossen, dass sie eben in einer sogenannten begriffsrealistischen Weise versuchen, nicht soziale und ökonomische Gesamtstrukturen zu entwickeln. Und diese Begriffsnationalökonomen stehen in einem ewigen Konflikt mit den empiristischen Ökonomen, die glauben, nur auf das sogenannte Erfahrungswissen abzustellen. Und damit hat natürlich der Walter Eucken in der Tat ein ganz zentrales Problem der ökonomischen und eben nicht nur der ökonomischen Begriffsbildung aufgewiesen, das vor allen Dingen auch den Adorno beschäftigt hat. Und Adorno hat eigentlich in einem ganz wichtigen Aufsatz dasselbe Problem behandelt, und zwar ist dann zwar nur die Rede von soziologischen Kategorien, aber er hat das also auch bezogen auf ökonomische Kategorien. Der Aufsatz heißt, den ich Ihnen ebenfalls dringend empfehle, ich glaube, es ist der wichtigste methodologische Aufsatz. Soziologie und empirische Forschung. Ich glaube, aus dem Jahre 1957. Er hat ihn geschrieben in der Absicht, seinen Antipoden in der westdeutschen Philosophie herauszufordern. Den René König, ich weiß nicht, ob ihm der Name bekannt ist, den Kölner Soziologen René König, der stand also eben vor allen Dingen für eine empirische Soziologie. Da gibt es einen hochinteressanten Briefwechsel zwischen König und Adorno. Und der spätere Positivismusstreit, der bezieht sich eigentlich ursprünglich auf diesen Aufsatz. Nicht davon ist er ausgegangen. 1958, also der Positivismusstreit, der berühmte Positivismusstreit, hat nicht erst 1961 begonnen mit dem Konflikt Adorno-Popper, sondern eigentlich schon 1958. Das ist die zweite Gestalt der Kritik der Ökonomie. Lassen Sie mich noch eine dritte und eine vierte nennen. Die dritte Gestalt stammt von einem Adorno-Kritiker aus dem Positivismusstreit, vielleicht ist er Ihnen Namen nach bekannt, Hans Albert. Hans Albert hat ursprünglich Ökonomie studiert und in Köln, auch in Köln. Köln war die Hochburg der Positivisten, nicht im, in den 50er Jahren, ist es wohl auch geblieben. Und Hans Albert entstand auch dem Umkreis von René König und war, wie gesagt, von Haus aus Ökonom und hat sich dann aber intensiv mit analytischer Philosophie beschäftigt und hat die Grundsätze der analytischen Philosophie angewandt auf die Kritik, nicht der herrschenden neoklassischen Ökonomie. Und deswegen heißt eines seiner Bücher im Untertitel Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Untertitel Kritik der reinen Ökonomik. Das ist ein vielgelesenes Buch gewesen, hat sehr stark die methodologische Diskussion bestimmt in den 15 und 16 Jahren und ist auch für uns lesenswert. Das war also jetzt die dritte Gestalt der Kritik. Es gibt eine vierte. Der Verfasser ist wenig bekannt. Er war erst Ökonom und hat sich in Ökonomie habilitiert. Und das Endergebnis seiner ökonomischen Untersuchung war dies. Die Ökonomie ist keine Wissenschaft. Ja, und da war es also sehr konsequent, sich von der Ökonomie zu verabschieden und sich einer anderen Disziplin zuzuwenden. Merkwürdigerweise war das nun ausgerechnet die Soziologie. Er wurde dann Professor für Soziologie in Aachen. Vielleicht ist Ihnen der Name bekannt, denn er hat dann vier Bände ökonomischer soziologischer Dogmengeschichte geschrieben. Friedrich Jonas, nicht zu verwechseln mit dem Philosophen Jonas. Friedrich Jonas hat meines Erachtens nach von nicht-marxistischer Seite her, er ist eigentlich mehr konservativ orientiert, die interessanteste und die tiefgründigste Kritik nicht der bürgerlichen Ökonomie geschrieben. Das heißt, er ließ eigentlich, wenn Ökonomie Wissenschaft überhaupt, dann Ricardo-Marxische Werttheorie. Aber die stimmt auch nicht, also ist Ökonomie überhaupt keine Wissenschaft, sondern eine Kunstlehre, so nannte er das. Ökonomie keine Wissenschaft, sondern eine Kunstlehre. Ja, mittlerweile gibt es noch eine ganze Reihe von anderen methodologischen Arbeiten, kritischen Arbeiten zur Nationalökonomie. Also die vierte Form kann man als die innerakademische Kritik der Nationalökonomie bezeichnen. Es gibt eine Unmasse von methodologischen Aufsätzen und Büchern über Ökonomie. Und man kann sagen, also diese Geschichte der ökonomischen Methodologie lässt sich schreiben als Geschichte der nationalökonomischen Selbstkritik. Und deshalb ist diese Geschichte hochinteressant, ist nicht aufgearbeitet, also auch nicht von der akademischen Seite. Zu dieser vierten Kritik der Nationalökonomie gehören noch einige andere Ökonomen, die sich nicht so richtig entscheiden konnten, die allergrößte Bedenken hatten, aber doch noch Hoffnung. Darunter also der neben Keynes bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts, Joseph Schumpeter. In seiner großen Dogmengeschichte, 1500 Seiten, beginnt er das erste Kapitel mit der Frage, ist die Ökonomie überhaupt eine Wissenschaft? Ja, das hängt natürlich davon ab, was versteht man unter Wissenschaft. Und damit treten natürlich erneut philosophische erkenntnistheoretische Probleme auf, um den Begriff der Wissenschaft zu präzisieren. Vor mir liegt also der Horkheimer, dieser Brief, ich habe davon gesprochen. Da führt er in diesem Brief eine Auseinandersetzung mit Henrik Grossmann. Also Grossmann, nicht gewissermaßen der positivistische Antipode von Horkheimer im Institut. Die sind beide durch 1933 emigriert. Grossmann hat auch in den USA gelebt und war auch ein Mitglied des Instituts in New York. Und es fanden permanente Diskussionen statt. Die sind teilweise in der Horkheimer Gesamtausgabe veröffentlicht. Und jetzt hat nun der philosophisch naive Grossmann fürchterlichen Fehler begangen. Er hat behauptet, Marx hätte den Entwicklungsgedanken, den Gedanken der gesellschaftlichen Evolution von einem gewissen Jones, das ist also ein Freund nicht des stockreaktionären Ökonomen Malthus, er hätte als Erster nicht diesen Entwicklungsgedanken entwickelt. Und darüber hat der Horkheimer entsetzt. Er hat sich abgekanzelt, fürchterlich abgekanzelt, den Grossmann. Eine sehr treffende Charakterisierung ist die eines progressiven Positivismus. Progressiver Positivismus. Sämtliche marxistische Ökonomen sind im Grunde genommen nichts weiter als progressive Positivisten, kann man sagen. Und erstmals ist dieser Vorwurf hier von Horkheimer gegen Grossmann vorgetragen worden. Aber in diesem Zusammenhang, das ist sehr interessant, fallen Horkheimers Attacken auf Sozialwissenschaft überhaupt. In Frankfurt gibt es natürlich auch Diskussionen unter den ehemaligen Adorno-Schülern. Und da gibt es natürlich auch ein gewisses Kokettieren mit analytischen Theoremen und auch mit dem Begriff der Sozialwissenschaft. Einer von ihnen, der Jürgen Ritzert, nicht, der hat beispielsweise eine Logik der Sozialwissenschaft geschrieben. Na, ich werde ihn demnächst hier das unter die Nase reiben. Diesen Aufsatz von Horkheimer gegen Grossmann. Daraus möchte ich doch noch ein paar Sätze vorlesen. Also, ich empfehle Ihnen auch dringend nicht diesen 10-seitigen Brief zu lesen. Er hat ihn vorher den Leo Löwenthal gezeigt. Und auch den Pollock, glaube ich, bevor er ihn abgeschickt hat. Grossmann hat sich wohl nicht darauf eingelassen. Und es ist kein Zufall, dass der Grossmann einer der wenigen Mitarbeiter des Instituts war, der dann 1949 in die DDR gegangen ist. Also Grossmann war Professor für Nationalökonomie in Leipzig, ist aber schon ein Jahr später in Leipzig gestorben. Also es gab also auch politische Konflikte natürlich. im Institut, natürlich ausgelöst durch die Moskauer Prozesse. Also hier haben Sie auch solche wichtigen Stichworte wie negative Ganzheit. Bei Adorno begegnet dieser Begriff ebenfalls. Im Unterschied nicht zu einer affirmativ gefassten Ganzheit, nicht wie das also solche reaktionären Ständestaatsphilosophen wie Ottmar Spann entwickelt haben. Übrigens hier, also die Studentenbewegung hätte gejubelt über solche Formulierungen aus dem Jahre 43 ist. Der Faschismus ist der totale Kapitalismus. Also noch viel radikalere Formulierung als den Juden und Europa. Solange der Marxismus sich vom Positivismus nicht explizit theoretisch unterscheidet, ist der Marxismus wirklich selber Positivismus. Und wenn man Ihren Text, also Rossmanns Text, genau liest, so wird man finden, dass die begeisterte Degradation Marxens zum Sozialwissenschaftler nur Verwirrung anstiftet. Also Marx war kein Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaft ich kann mich noch gut erinnern, Adorno sagte einmal, darüber waren wir ziemlich konsterniert, sagte einmal, wenn man Marx einen Soziologen nennen würde, dann würde er das sicherlich als Schimpfwort verstehen. Und das liegt genau auf dieser Linie. Nicht? Also diese separaten Fachwissenschaften, die sind mehr oder weniger, ob sie es wollen, ob so in ihrem Selbstverständnis das der Fall ist oder nicht, mehr oder weniger positivistische Wissenschaften. Und deshalb also eben dieser ungeschlichtete Streit zwischen Positivisten und dialektischen Theoretikern, was immer das heißen mag. Aber nochmal hier auf diesen Brief zu kommen. Hier ist doch ein interessantes Zitat. Also die nicht-dialektischen Ökonomen sollten daran denken, dass der Kapitalismus als derselbe eine sich verändert, über sich hinaustreibt und doch auch im Faschismus immer noch derselbe, der eigentlich erst der wahrhafte Selbst ist. Also im Faschismus wird der Kapitalismus auf den Begriff gebracht. Also diese Formulierung, die finden Sie eigentlich nur noch in diesem berühmten Aufsatz, die Juden und Europa. Aber hier ist es sogar noch radikaler formuliert. Also eine heftige Polemik, nicht dass also der Grossmann sich einbildet, und das ist wirklich ein Zeichen totaler Unbildung, philosophischer Unbildung, dass er den Entwicklungsgedanken bei Marx zurückführt, nicht auf diesen obskuren Ökonomen Jones, statt auf Hegel. Klar, nicht, also das war natürlich ein Fauxpas, den der Horkheimer nicht durchgehen lassen konnte. Und ich schreibe das hier eben auch. Natürlich geht es auch um den Begriff des Widerspruchs. Das mögen sich dann die gegenwärtige Generation jener Soziologen genau ansehen, nicht die da meinen, man soll den Widerspruch nicht durch den Begriff Paradox ersetzen, die gegenwärtig die kritische Theorie nicht wirklich zur Unkenntlichkeit verunstaltet haben. Das ist heute im Frankfurter Fall. Ja, und hier in diesem Zusammenhang, da geht er, das ist eben eine sehr wichtige Angelegenheit, geht er auf den Begriff des Widerspruchs ein und er geht auch wiederum aber auch nicht ein, denn es wird nicht präzisiert, es wird nicht unterschieden. Nun kann ich Ihnen hier noch eine kleine Anekdote erzählen. Mein Studienkollege Helmut Reichelt und ich, wir wollten wissen, genau wissen, warum ist die Ware eine Einheit von Widersprüchen? Und suchten dann in der Sprechstunde Horkheimer auf. Horkheimer, der mit Verspätung kam, nicht, und doch ziemlich verlegen war, der gab dann zu, und ja, also mit hegelischen Begriffen allein kann man das nicht entwickeln, nämlich mit der hegelischen Dialektik von Allgemein und Besonderem. Er glaubt es damit begründen zu können. Und naja, wir wussten es ja auch nicht. Ein paar Tage später sind wir zum Adorno gegangen, in der Pause. Und Adorno sagt, ja, Professor Horkheim hat mir schon erzählt, dass Sie da waren. Und den Adorno präsentierten wir da ein paar Zitate aus dem Rohentwurf, aus den Grundrissen. Und Adorno war natürlich auch sehr erstaunt und kriegt in großer Verlegenheit und sagte schließlich, er wird uns empfehlen, den Professor Pollock aufzusuchen. Der Pollock war gerade zu Besuch in Frankfurt, der lebte in der Schweiz und hatte aber im Frankfurter Institut ein Zimmer, das Fremdenzimmer. Nicht da wohnte der Pollock, der uns im Morgenmantel empfing. Und ja, da ging es also hin und her und der Pollock wollte die ganze Diskussion abbiegen, indem er sich mit seinem Steckenpferd beschäftigte. Genau diesem Problem, von dem ich Ihnen schon erzählt habe, wo man sich sehr leicht die Finger verbrennen kann, ist nämlich das Problem von produktiver und unproduktiver Arbeit. Und ich erinnere mich noch genau, ja, dass er sagte, also der Marx muss da ergänzt und korrigiert werden, zum Beispiel die Arbeit der Werbeagenturen ausgerechnet sei produktive Arbeit. Aber haben Sie doch einigermaßen perplex. Übrigens dachte Adorno auch anders darüber. Der hatte einen ziemlich orthodoxen Begriff von, oder begünstigte einen sehr orthodoxen Begriff von produktiver Arbeit. Okay, wir können noch einiges nachtragen in der Diskussion. Und damit gingen mal wieder 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute die Gesellschaft in der Hosentasche. Gesellschaft konstituiert sich durch die Köpfe hindurch, aber auch über die Köpfe hinweg, durch die Herrschaft der Realabstraktion. Sie wissen das nicht, aber sie tun es, sagt Marx. Davon hat uns gerade in der letzten Stunde Hans-Georg Backhaus eine Menge erzählt. In seinem Vortrag über Marx, Anmerkungen zur Geschichte der Kritik. Und in der ersten Stunde haben wir schon Wolfgang Esbach vortragen gehört, ebenfalls recht professoral, von 2018. Er referierte über Marx-Bilder 1848 bis 1968. Das alles im Rahmen unserer Reihe zum Jahr 1923. und der Frühgeschichte der kritischen Theorie. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Auf Wiederhören.